folgende Nachrichten. Passagierschiffen, auf den Einheiten der Marine und auch auf den Bohrinseln. Wir grüßen Sie herzlich aus Hamburg. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Heiligabend und ein gutes Weihnachtsfest. Erstmals dabei am Mikrofon ist diesmal Annemarie Stoltenberg. Hören Sie uns zu, wir sind in Gedanken bei Ihnen draußen. An Bord schicken wollen, sind gekommen. Und gut an Bord ist auch wieder zu hören. Über Zeitbilder und Sequenzen findet man auf der Internetseite www.ndr.de/gut an Bord. Den zweiten Teil von gut an Bord ist aber mit großen Menschen aus Leer. Hören Sie von 23 Uhr bis Mitternacht auf NR-Info-Spezial im Internet und auch auf den Mittelwellenfrequenzen, wie zum Beispiel 792 Mark und wir hören jetzt Stefanie 100 Mark und Dörr mit dem Namen Baby, es kommt auf.